da jede Kleinigkeit dieser entsetzlichen Zeit sich mir unauslöschlich ins Gedächtnis eingeprägt hat. Das Gutshaus ist, wie gesagt, sehr alt. Nur ein Flügel ist bewohnt. Die Schlafzimmer befinden sich alle im Erdgeschoss. Zuerst kommt Dr. Roylotts Zimmer, daneben das meiner Schwester und dann mein eigenes. Es gibt keine Verbindung zwischen den einzelnen Räumen, aber alle drei münden auf denselben Korridor. Drücke ich mich klar aus? Ja, ja. Alle Schlafzimmerfenster gehen auf den Rasen hinaus. Gehen auf den Rasen hinaus? Mhm. An jenem verhängnisvollen Abend hatte sich Dr. Roylott schon früh zurückgezogen. Aber wir konnten seine starke indische Zigarre riechen. Ich saß mit Julie in ihrem Zimmer und wir plauderten noch über die bevorstehende Hochzeit. Um 11 Uhr erhob ich mich, um schlafen zu gehen. Du, sag mal, Helen. Ja? Ich wollte dich immer schon fragen. Hörst du auch manchmal mitten in der Nacht jemanden pfeifen? Pfeifen? Nein, nie. Du pfeifst doch etwa nicht selbst im Schlaf, oder? Ganz bestimmt nicht. Warum? Weil ich in den letzten beiden Nächten, gegen 3 Uhr morgens, immer wieder einen leisen, hellen Pfiff gehört habe. Woher er kommt, weiß ich nicht, aber ich bin davon aufgewacht. Vielleicht kommt er aus dem Nebenzimmer oder vom Rasen her. Ich dachte nur, du hättest ihn vielleicht auch gehört. Nein. Ach, das müssen die Zigeuner im Garten sein. Wahrscheinlich. Na, siehst du. Aber trotzdem, wenn es von draußen kommt, hättest du es auch hören müssen. Mir geht eben nicht so viel im Kopf herum wie dir. Ach, Helen. Und ich schlafe auch viel fester. Naja, es ist ja auch nicht so wichtig. Schlaf gut, mein Liebes. Du auch, Julie. Einen Augenblick, Miss Turner. Ihre Schwester hat sich also eingeschlossen, nachdem Sie ihr Zimmer verließen. Allerdings. Haben Sie sich beide denn immer nachts eingeschlossen? Immer. Und warum das? Ich habe Ihnen doch von Dr. Roylotts Leoparden und Pavian erzählt. Wir fühlten uns nicht sicher, solange die Türe nicht abgeschlossen waren. Ach ja, das ist verständlich. Bitte fahren Sie fort. Ich konnte in jener Nacht keinen Schlaf finden. Ein bestimmtes Vorgefühl drohenden Unheils hielt mich wach. Wir waren Zwillinge, wie Sie wissen, und standen einander sehr nah. Das ist ja ganz natürlich. Es war eine wilde Nacht. Der Sturm heulte ums Haus und der Regen peitschte gegen das Fenster. Plötzlich gellte durch den tosenden Sturm der entsetzte Angstschrei einer Frau. Ich erkannte die Stimme meiner Schwester. Ich stürzte auf den Korridor hinaus. Als ich meine Türe öffnete, glaubte ich, ein leises Pfeifen zu hören. Dann polterndes Geräusch, als ob ein Stück Metall zu Boden gefallen wäre. Die Tür meiner Schwester war nicht verschlossen, sondern öffnete sich ganz langsam wie von selbst. Ich blieb wie angewurzelt stehen, ohne zu ahnen, was mir bevorstand. Dann, im Licht der Flurlampe, sah ich, wie meine Schwester mit schreckensbleichem Gesicht und hilfesuchend ausgestreckten Armen auf mich zuwankte. Julie! Julie! Liebes! Was ist denn passiert, mein Liebes? Oh, Helen, es war das Band. Das getupfte Band. Das getupfte Band? Das. Julie! Liebling! Vater! Schnell! Komm! Komm, schnell, Vater! Als mein Stiefvater kam, war meine Schwester bereits ohnmächtig. Sie verfiel zusehends und starb, ohne das Bewusstsein wiedererlangt zu haben. Auf diese entsetzliche Weise habe ich meine geliebte Schwester verloren. Eine furchtbare Geschichte. Einen Augenblick, Watson. Miss Turner, sind Sie ganz sicher, das Pfeifen und das metallische Geräusch gehört zu haben? Können Sie das beschwören? Dasselbe hat man mich bei der gerichtlichen Untersuchung auch gefragt. Ja, ich hatte den bestimmten Eindruck, es gehört zu haben. Immerhin, es war während eines heftigen Sturms. Das alte Haus muss ziemlich geknarrt und geächtzt haben. Ich könnte mich natürlich auch getäuscht haben. Schwer zu sagen. War Ihre Schwester angekleidet? Nein, sie war im Nachthemd. In ihrer rechten Hand fanden wir ein angebranntes Streichholz und in der linken eine Streichholzschachtel. Was beweist, dass sie Licht machen wollte, weil sie etwas gehört hatte. Das ist sehr wichtig. Zu welchem Schluss kam die Untersuchung, Miss Stoner? Eine überzeugende Todesursache war nicht festzustellen. Meine Aussage ergab, dass Julia die Türe von innen verriegelt hatte.

dass er allen Grund hat, etwas derartiges zu verhindern. Aber jetzt, mein lieber Watson, dürfen wir keine Zeit mehr verlieren. Zumal der Alte bereits Wind davon hat, dass wir uns für seine Machenschaften interessieren. Ich glaube, wir müssen uns das Mittagessen heute leider schenken. Schon wieder? Und gleich eine Droschke zum Worte, du Bahnhof, nehmen. Na, wie du meinst, Holmes. Ich glaube, du tätest wohl daran, deine Pistole in die Tasche zu stecken. Eine Schusswaffe ist immer noch das beste Argument gegenüber Herrschaften, die Schürhaken wie Knetgummi behandeln. Ansonsten genügt wohl eine Zahnbürste. Und komm, wir haben wenig Zeit. Ja, ich komme ja schon. Mr. Holmes! Dr. Watson! Ich habe Sie schon erwartet. Guten Tag, Miss Turner. Guten Tag, Miss Turner. Ist alles in Ordnung? Ja, alles klappt ausgezeichnet. Dr. Roylott ist nach London gefahren und kommt wohl kaum vor Abend zurück. Wir hatten bereits das Vergnügen, ihn kennenzulernen. Wo? Er hat uns in unserer Wohnung aufgesucht. Er tat sich furchtbar wichtig und hat versucht, uns einzuschüchtern. Aber dann muss er mir ja gefolgt sein. In der Tat. Und was wird er sagen, wenn er zurückkommt? Ach, er soll sich mal schön in Acht nehmen. Sonst entdeckt er womöglich, dass jemand hinter ihm her ist, der noch gewitzter ist als er. Miss Turner, Sie müssen sich heute Nacht gut einschließen. Ja. Und falls er gewalttätig wird, bringen wir Sie zu Ihrer Tante nach Harrow. Zu meiner Tante, ja. Aber jetzt wollen wir unsere Zeit so gut wie möglich ausnützen. Bitte führen Sie uns unverzüglich zu den Zimmern, die wir uns ansehen wollen. Dann folgen Sie mir bitte. Das hier in der Mitte ist wohl das Zimmer, in dem Sie jetzt schlafen. Ja, und da ist auch meine Schwester gestorben. Mhm. Dann liegt also auf dieser Seite Dr. Roylotts Zimmer und auf der anderen Ihr früheres. Ganz recht. Sie sagten doch, Sie schlafen nur während der Bauarbeiten hier, nicht wahr? Ja. Sehr dringend kommen mir die Arbeiten aber nicht vor. Das sind sie auch nicht. Ich bin überzeugt, es war nur ein Vorwand, mich in das andere Zimmer zu legen. Mhm. Und wenn ich jetzt den fraglichen Raum einmal untersuchen dürfte? Gern. Bitte treten Sie ein. Danke. Da Sie und Ihre Schwester Ihre Türen nachts zugeschlossen haben, waren die Zimmer vom Korridor also völlig unzugänglich. Allerdings. Und das hier sind die Läden, die Sie nachts vors Fenster legen? Die sehen mir aber ziemlich handfest aus. Massive Eisenscharnier und kein Spalt, wo sich ein Messer auch nur ansetzen ließe. Richtig, Watson. So. Und was gibt es hier sonst noch? Ach, was ist denn das da über dem Bett? Eine Klingelschnur? Ja, sie geht zum Zimmer der Haushälterin. Die sieht neuer aus als alles andere hier. Sie ist doch erst vor 2 Jahren angebracht worden. Aha. Auf das Verlangen ihrer Schwester vermutlich. Nein, sie hat sie, glaube ich, nie benutzt. Wir waren gewohnt, alles, was wir brauchten, uns selbst zu holen. Würdest du mal daran ziehen, Watson? Gerne. Aber was wird die Haushälterin dazu sagen? Oh, die hört es nicht. Sie ist in der Waschküche und wird sich heute Nachmittag nicht blicken lassen. Also gut, umso besser. Ach, das ist aber merkwürdig. Was? Die Klingel geht nicht. Sie gibt überhaupt nicht nach. Lass mal sehen. Dachte ich's doch. Eine reine Attrappe. Sie meinen, sie läutet gar nicht? Nein. Die Schnur ist nicht einmal mit einem Draht verbunden. Wie seltsam. Und hochinteressant. Sieh mal, wo sie befestigt ist. An einem Haken gleich über dem kleinen Luftloch für den Ventilator. Wie komisch, dass mir das noch nie aufgefallen ist. Hast du zum Beispiel bemerkt, Watson, dass der Ventilator ins Nebenzimmer führt? Ins Nebenzimmer? Der Baumeister muss ein kompletter Narr gewesen sein. Wie kann man nur einen Ventilator zwischen 2 Zimmer legen, anstatt an eine Außenwand? Der Ventilator ist auch erst kürzlich angebracht worden. Wohl zur gleichen Zeit wie die Klingelschnur. Seinerzeit wurden verschiedene kleine Änderungen vorgenommen. Und äußerst interessante. Eine Klingelattrappe und ein Ventilator, der keine frische Luft zuführt. Hm. Wenn Sie erlauben, Miss Turner, setzen wir unsere Untersuchung jetzt im nächsten Zimmer fort bei Dr. Roylott. Wenig möbliert, wie ich sehe. Ein Safe? Ja. Was hebt Ihr Stiefvater darin auf? Seine Geschäftspapiere. Ach, Sie haben ihn auch schon offen gesehen? Nur ein einziges Mal. Vor Jahren. Und da war er voll von Papieren. So. Könnte nicht zum Beispiel eine Katze darin sein? Eine Katze im Safe? Aber Holmes. Ganz bestimmt nicht. Ja, dann schauen Sie sich das mal hier an. Was hat denn eine Untertasse mit Milch hier zu suchen? Das verstehe ich auch nicht. Wir halten keine Katze. Aber wie Sie wissen, haben wir einen Leoparden und einen Pavian im Haus. Naja, ein Leopard ist auch eine Katze. Ein bisschen groß allerdings. Aber ob er sich mit einem Teller Milch zufrieden gibt? Und jetzt, Watson, gib mir doch bitte mal die Lupe. Die Lupe? Wozu denn? Ich möchte diesen Holzstuhl hier untersuchen. Gut. Das wäre also klargestellt. Was liegt denn da? Ach, lass mal sehen. Sehr interessant. Was hältst du davon, Watson? Eine ganz alltägliche Hundepeitsche, würde ich sagen. Aber so zusammengeknüpft, dass sie am Ende eine Schlinge bildet, also doch nicht ganz so alltäglich. Tja, wozu die Schlinge dienen soll, weiß ich allerdings nicht. Watson, Watson, wir leben in einer schlimmen Welt. Und am allerschlimmsten ist es, wenn ein fähiger Kopf sich dem Verbrechen zuwendet. Ich glaube, hier habe ich jetzt genug gesehen, Miss Turner. Wenn Sie nichts dagegen haben, gehen wir jetzt hinaus auf den Rasen. Bitte. Es ist von äußerster Wichtigkeit, Miss Turner, dass Sie meine Anordnungen in jeder Hinsicht strikt befolgen. Ihr Leben könnte davon abhängen. Ich werde mich genau nach Ihren Anordnungen richten, Mr. Holmes. Verlassen Sie sich drauf. Gut. Vor allem muss ich mit meinem Freund die heutige Nacht in Ihrem Zimmer verbringen. Aber, Holmes... In meinem Zimmer? Tja, es muss sein. Da drüben liegt doch ein Gasthof, nicht wahr? Ja, das ist die Krone. Und von dort kann man doch Ihr Fenster sehen. Natürlich. Wenn Ihr Stiefvater nach Hause kommt, müssen Sie Kopfschmerzen vorschützen und sich in Ihr Zimmer zurückziehen. Sobald er sich dann zur Ruhe begeben hat, öffnen Sie die Läden Ihres Fensters und stellen Ihre Lampe als Zeichen für uns aufs Fensterbrett. Dann ziehen Sie sich bitte mit allem, was Sie für die Nacht benötigen, in Ihr früheres Schlafzimmer zurück. Dort können Sie sich doch sicher für eine Nacht einrichten. Oh ja, sehr gut. Schön. Den Rest überlassen Sie dann bitte uns. Und was haben Sie vor? Ich will es Ihnen erklären. Wir werden vom Gasthof herüberkommen und die Nacht in Ihrem Zimmer verbringen, um festzustellen, woher das Geräusch kommt, welches Sie so beunruhigt hat. Ich habe den Eindruck, Sie sind bereits zu einem Schluss gekommen, Mr. Holmes. Schon möglich. Dann sagen Sie mir doch bitte, wie meine Schwester ums Leben gekommen ist. Nein, noch nicht. Ich würde vorziehen, erst klare Beweise zu haben. Aber jetzt müssen wir Sie verlassen, Miss Turner. Falls Dr. Roylott zurückkommen und uns hier vorfinden sollte, wäre unsere ganze Mühe umsonst. Watson und ich müssen uns zur Krone begeben und dort ein Zimmer nehmen, von wo aus wir diesen Teil des Gutshauses beobachten können. Na? Seien Sie tapfer, Miss Turner. Und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Und vielen Dank, Mr. Holmes. Ich habe volles Vertrauen zu Ihnen. Schon recht. Wiedersehen, Dr. Watson. Auf Wiedersehen, Miss Turner. Was schaust du denn so fasziniert aus dem Fenster, Watson? Eben fährt Dr. Reulert mit seinem Wagen vor. Na, endlich. Oh. Er ist in ziemlich übler Laune. Er droht einem Jungen mit der geballten Faust, weil er ihm das Tor zum Gutshof nicht schnell genug aufgemacht hat. Unser reizender Doktor ist also wieder heimgekehrt. Nun fährt er in die Remise. Weißt du, Watson, ich habe eigentlich Bedenken, dich heute Abend mitzunehmen. Es wäre mir fast lieber, du bliebest hier im Gasthaus. Aber Holmes... Das Unternehmen ist nämlich durchaus nicht ungefährlich. Kann ich dir denn gar nicht von Nutzen sein, Holmes? Oh, deine Anwesenheit wäre sicher von unschätzbarem Wert. Dann komme ich doch mit. Das kann ich doch gar nicht annehmen, Watson, oder? Du sprichst von Gefahr, Holmes. Offenbar hast du in Reulerts Haus mehr entdeckt. Du hast sicher genauso viel gesehen wie ich. Aber vielleicht habe ich mehr Schlüsse daraus gezogen. Außer der Klingelschnur ist mir nichts Besonderes aufgefallen. Du hast doch den Ventilator gesehen. Schon. Aber ich finde nichts Ungewöhnliches an einer kleinen Öffnung, die von einem Zimmer ins andere führt. Noch dazu so klein, dass kaum eine Ratte hindurchschlüpfen könnte. Ich wusste bereits, bevor wir hierher kamen, dass wir so einen Ventilator finden würden. Ja, aber mein lieber Holmes, wie kamst du darauf? Du erinnerst dich sicher, dass Miss Stoner uns erzählte, sie und ihre Schwester hätten bei ihrer Unterhaltung in dem Zimmer damals Dr. Roylotts Zigarre gerochen. Allerdings. So lag es doch nahe, auf ein Luftloch zu schließen. Da hast du recht. Aber was hat das zu bedeuten? Ja, es ist alles ein höchst merkwürdiges Zusammentreffen. Ein Ventilator wird installiert, eine Klingelschnur wird angebracht und eine junge Dame, die in ihrem Bett schläft, stirbt unvermittelt. Und ist dir nicht etwas an dem Bett selbst aufgefallen? Nein. Es ist am Boden festgeschraubt. Am Boden festgeschraubt? Ja. Das Bett lässt sich nicht von der Stelle rücken. Es steht also immer unmittelbar unter dem Ventilator und der Schnur. Holmes, ich glaube, langsam dämmert mir was. Großartig, Watson. Wir sind gerade im letzten Augenblick gekommen, um ein zweites teuflisches Verbrechen zu verhindern. Genau das. Teuflisch und schlau ausgeklügelt. Wenn ein Arzt zum Verbrecher wird, ist er besonders gefährlich. Er ist kaltblütig und besitzt die nötigen Kenntnisse. Palm und Pritchard, du erinnerst dich, waren zwei Mörder, die zu den besten Ärzten ihrer Zeit zählten. Ja, ja, ich erinnere mich, genau. Und der Mann, mit dem wir es hier zu tun haben, stellt selbst diese berüchtigten Vorbilder in den Schatten. Aber ich meine, wir können es dennoch mit ihm aufnehmen. Watson, heute Nacht werden wir ausziehen, das Fürchten zu lernen. Lass uns also um Himmels Willen noch eine Pfeife in Ruhe rauchen. Und die nächsten paar Stunden an etwas Erfreulicheres denken. Holmes? Ja? Sieh mal, Miss Helen hat soeben wie verabredet das Licht aufs Fensterbrett gestellt. Unser Signal. Wie spät ist es? Kurz nach 11. Dann komm. Aber Vorsicht vor dem Pavian. Und dem Leoparden. Ehrlich gesagt, ich wünschte, wir wären schon da drüben in Ihrem Zimmer. Komm, komm, machen wir uns fertig. Ach ja, meinen Stock hier. Den darf ich nicht vergessen. Komm, Watson, komm. Hier ist das Fenster. Wir müssen so leise wie möglich hineinklettern und die Läden geräuschlos schließen. Und kein Licht machen. Sonst sieht er es womöglich durch das Luftloch. Ja. Und dass du mir nachher nicht einschläfst, das könnte dich das Leben kosten. Und halte deine Pistole für den Notfall bereit. Ich werde mich aufs Bett setzen und du nimmst den Stuhl. Gut. Eine Kerze mit Streichhölzern habe ich mitgebracht. Hier, nimm es an dich. Sobald wir im Zimmer sind, müssen wir die Lampe ausmachen, damit er denkt, sie sei zu Bett gegangen. Aber falls irgendetwas schief geht, haben wir immer noch die Kerze. Watson, ist dir alles klar? Absolut. Gut. Dann hinein mit uns. Ausgezeichnet. Jetzt blas die Lampe aus, Watson. Gut so. Still. Keinen Ton. Holmes, ja? Da tut sich was nebenan. Er hat Licht angemacht. Ja. Da. Hoi. Was ist das? Achtung, Watson. Bleib, wo du bist. Aber schnell die Kerze an. Schnell, Watson. Mach Licht. Siehst du sie, Watson? Siehst du sie? Was? Nein. Sie macht sich aus dem Staube. Ja, was war's denn, Holmes? Ich sehe überhaupt nichts. Schnell, Watson. Ins Nebenzimmer. Was ist denn los, Holmes? Zieh deine Pistole und dann rasch zu Roylott. Sieh ihn an. Sieh nur seinen Kopf. Sie hat sich um seinen Kopf gewickelt. Das Band. Das getupfte Band. Eine Sumpfkobra. Die gefährlichste Schlange Indiens. Er ist schon tot. Großer Gott. Ja. Seine Untat hat sich an ihm selbst gerecht. Soll ich schießen? Nein, nicht nötig. Die Schlinge seiner Hundepeitsche genügt völlig. Dafür ist sie offenbar da. Wir brauchen sie nur der Schlange über den Kopf zu werfen. Aber Vorsicht, Watson. So. Und jetzt sei so gut und mach die Safe-Tür etwas weiter auf, dann bringen wir das Biest hin, wo es hingehört. So. Und jetzt schnell wieder zu. Mit dem größten Vergnügen. Oh. Ja, Watson. Und jetzt brauchen wir nur noch die Polizei, von dem Vorfall zu unterrichten. Komm. Sag mir, Holmes, wie kamst du darauf, eine Schlange dort zu erwarten? Als ich das Zimmer untersuchte, wurde mir immer klarer, dass die drohende Gefahr, was sie auch war, weder vom Fenster noch von der Tür herkommen konnte. Bei der Entdeckung, dass die Klingelschnur hinter dem Ventilator nur eine Attrappe war und dass man das Bett am Boden festgeschraubt hatte, kam mir gleich der Verdacht, dass das Seil als Verbindungsweg dienen sollte. Ich musste augenblicklich an eine Schlange denken. Und da ich wusste, dass Dr. Roylott sich stark für indische Tiere interessierte, hatte ich sofort das Gefühl, auf der richtigen Spur zu sein. Ach so, natürlich. Die Idee, ein Gift zu benutzen, welches unmöglich durch die üblichen chemischen Untersuchungen nachgewiesen werden konnte, passte genau zu so einem schlauen, brutalen Mann wie er, der dazu seine Erfahrungen im Osten gesammelt hatte. Und dann war auch die schnelle Wirksamkeit des Giftes ein großer Vorteil. Es hätte schon sehr scharfe Augen bedurft, um die beiden winzigen, dunklen Striche zu entdecken, die der Biss der Giftzähne hinterließ. Das stimmt allerdings. Und Miss Stoner hat auch nicht erwähnt, dass bei der Untersuchung etwas derartiges festgestellt wurde. Richtig. Die beiden kleinen Punkte sind sicher nicht bemerkt worden. Und wie war das mit dem merkwürdigen Pfeifen? Das war das Nächste, was ich mir überlegte. Dr. Roylott ließ die Schlange durch den Ventilator kriechen und wusste genau, dass sie an der Klingelschnur aufs Bett hinuntergleiten würde. Ob sie die Schlafende sofort beißen würde, ließ sich natürlich nicht mit Sicherheit sagen. Möglicherweise konnte sie eine ganze Woche lang Nacht für Nacht der Gefahr entgehen. Deshalb musste er imstande sein, die Schlange vor Morgengrauen zurückzurufen, sonst wäre sie gesehen worden. Er hat sie offenbar mit Hilfe der Milch, die wir da fanden, du weißt, auf den Pfiff abgerichtet. Der reinste Schlangenbeschwörer. Ja, sowas Ähnliches, nur gefährlicher. Übrigens, zu dieser Schlussfolgerung war ich bereits vorher gelangt. Weißt du noch, wie ich seinen Stuhl mit der Lupe untersuchte? Ja, warum eigentlich? Nur, um mich zu vergewissern, dass er oft auf dem Sitz gestanden haben muss, um an den Ventilator heranzukommen. Der Safe, die Untertasse mit der Milch und die Schlinge in der Peitschenschnur zerstreuten dann meine letzten Zweifel. Und das metallische Geräusch? War offensichtlich das eilige Zuschlagen der Safe-Tür hinter der grausigen Kobra. Weißt du was, Holmes? Ich bin eigentlich richtig dankbar, dass ich nichts von alledem wusste, als wir uns im Dunkeln in dem Zimmer niederließen. Wenn ich mir vorstelle, wie dieses Biest an der Klingelschnur auf uns zugekrochen kam. Na, Watson. Schließlich saß ich auf dem Bett und habe dir den Stuhl überlassen. Das stimmt, obwohl du wusstest, was dir bevorstand. Sobald ich das Zischen der Schlange hörte, bestand kein Zweifel mehr. Aber ich gebe zu, ich war froh, als die Kerze endlich brannt und ich meinen Stock gegen das teuflische Tier erheben konnte. Mit dem Erfolg, dass sie sich durch den Ventilator wieder zurückzog. War das deine Absicht? Nein, eigentlich nicht. Einige meiner Hiebe müssen getroffen und ihre ganze Bösartigkeit geweckt haben. Die Kobra floh durch den Ventilator und ging auf das nächstbeste Objekt los, das sie sah. Insofern trage ich zweifellos indirekt die Schuld an Roylotts Tod. Aber ich glaube kaum, dass das mein Gewissen sonderlich belasten wird.